haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Tote Liebe. Im Fernsehen sprachen Ärzte über Krankheiten und in der Zeitung las ich einen Bericht über künstliche Hüftgelenke. Bevor ich ernsthaft erkrankte, öffnete sich das Fenster und schmiss die Zeitung raus. Den Fernseher schmiss ich nicht raus, da er in eisigen Winternächten als Wärmequelle diente und bei künftigen Erdgas- oder Heizölverknappungen lebenswichtig sein konnte. Zaghaft zeigte sich die Sonne, weniger zaghaft meine neue Klientin, die mir ein Foto unter die Nase hielt. Das ist mein Freund. Er benimmt sich seltsam. Soll ich Ihnen einen neuen Freund suchen? Das ist einfacher, als den bestehenden zu ändern. Ich liebe Oliver. Ich möchte mit ihm zusammenleben. Dagegen gibt es sicherlich auch ein Generika. Ich will aber keine Erika. Ich will meinen Oliver zurück. Ihr Freund ist Ihnen abhanden gekommen. Er will mich nicht mehr sehen. Das soll vorkommen. Vor einer Woche hat er mir einen Heiratsantrag gemacht und vor 3 Tagen schickt er mir eine SMS. Das war's. Oh. Mehr hat er nicht gesimst und seitdem ist sein Handy ausgeschaltet. Wahrscheinlich hat er eine andere Frau kennengelernt oder sich einer abstinenten Sekte angeschlossen. Und wenn man ihn entführt und einer Gehirnwäsche unterzogen hat? Weshalb sollte man das tun? Mein Vater mag Oliver nicht. Ich mag solche Aufträge nicht. Wenn Oliver sich tatsächlich in eine andere verliebt hat, dann soll er mir das sagen. Unter 4 Augen, geradeaus. Sich einfach zu verdrücken, das passt nicht zu ihm. Ich mag solche Aufträge immer noch nicht. Ich könnte die 2000 Franken auch in Mode investieren. Investieren Sie das Geld in Meloni. Manchmal übernehme ich auch Aufträge, die ich nicht mag. Sehr gut. Reden Sie mit Oliver und reden Sie mit meinem Vater. Bringen Sie beide zur Vernunft. Es war nicht die Art von Auftrag, von denen ich nachts träume. Weder im Guten noch im Schlechten. Es war die Art von Auftrag, bei denen meist Tränen flossen und Illusionen zerstört wurden. Sie gab mir die Adressen der Hauptbeteiligten und ich machte mich auf den Weg. Hermann Kircher leitete ein großes Unternehmen und es dauerte ein paar Stunden, bis ich in sein Büro vordringen durfte. Was ist mit meiner Tochter? Benötigt sie Geld oder einen Anwalt? Weder noch. Sie ist verliebt. Sind Sie nicht ein wenig zu alt für meine Tochter? Ich gebe mir Mühe und sehe 10 Jahre jünger aus. Sie sind noch älter, als Sie aussehen? Erfahrung lässt Sie durch nichts ersetzen. Sie müssten das doch wissen, Herr Kircher. Was für ein Unsinn. Erfahrung taugt nur etwas, wenn der Mensch, der die Erfahrung gesammelt hat, über ein funktionstüchtiges Gehirn verfügt. Ich verlasse mich lieber auf meinen Computer, als auf die Erfahrungen anderer Menschen. Ja. Meine Tochter wird zur Vernunft kommen. Sie sind nicht der Erste, der sich vergebliche Hoffnungen macht. Ich mache mir keine Hoffnungen. Ihre Tochter ist in einen anderen Mann verliebt. Er heißt Oliver. Das Liebesleben meiner Tochter interessiert mich nicht. Ach, Sie haben nichts dagegen, dass Oliver Ihre Tochter heiratet. Solange sie einen vernünftigen Ehevertrag aushandelt, kann sie heiraten, wen sie möchte. Ich muss mich um die globalen Strategien meines Unternehmens kümmern. Sie haben nie mit Oliver gesprochen. Was wollen Sie eigentlich von mir? Meine Assistentin sagte, es sei dringend. Private Angelegenheiten sind nie dringend. Es sei denn, jemand schwebt in Lebensgefahr. Schwebt meine Tochter in Lebensgefahr? Er wartete nicht auf eine Antwort, sondern drückte auf eine Taste. Und schon kam seine Assistentin hereingeschwebt. Ich nahm den Lift und fuhr in einem vollbesetzten Bus in die Innenstadt. Oliver Wolter lebte in einer Neubausiedlung am Fluss. Seine Begeisterung über meinen Besuch hielt sich in Grenzen. Im Auftrag von Vera, sagten Sie? Hat sie das bei mir vergessen? Vermutlich nur ihr Herz. Ich habe mit ihr Schluss gemacht. Ich will sie nicht mehr sehen. Die Liebe ist tot. Und jetzt machen Sie den schnellen Abgang. Manchmal ist es besser, wenn man seine Zelte abbricht. Vera Kircher vermutet, dass sie jemand dazu gebracht hat, mit ihr Schluss zu machen. Mich dazu gebracht? Mhm. Sehe ich aus wie ein Mann, der keinen eigenen Willen hat. Hatten Sie Kontakt zu Ihrem Vater? Hä? Weshalb sollte ich? Sie haben ja immerhin einen Heiratsantrag gemacht. Das habe ich nicht. Wir haben ein paar Mal miteinander geschlafen, das war alles. Für Sie war und ist es mehr. Na und? Sie wird darüber hinwegkommen. Wohin geht denn die Reise? Ich ziehe in eine andere Stadt. Aha. Vielleicht auch noch Deutschland oder sonst wohin. Ich finde überall einen Job. Sie sollten noch einmal mit Vera reden. Mehr erwartet sie nicht. Ah, das geht nicht. Ich habe keine Zeit. Und jetzt bitte ich Sie zu gehen. Richten Sie Vera aus, dass ich ihr alles Gute wünsche. Es klang nicht nach der großen romantischen Nummer, die sich meine Klientin vermutlich gewünscht hatte. Als ich sie anrief, war sie dennoch aufgeregt. Sie nannte mir eine Adresse und eine Uhrzeit. Als es soweit war, machte ich mich auf den Weg. Wir trafen uns auf einem riesigen Parkplatz, der zur nächtlichen Stunde fast völlig verwaist war. Der Mann sagte mir, dass er Informationen für mich hat. Wichtige Informationen. Und woher kennt der Mann Ihre Handynummer? Ich habe sie im Telefonbuch eingetragen. Ich besitze keinen Festnetzanschluss. Und was für Informationen hat der Mann? Und weshalb hat er Ihnen diese nicht am Telefon weitergegeben? Er möchte für die Information 1000 Franken. Sind Sie immer so großzügig, wenn Ihnen fremde Männer Informationen anbieten? Er sagte, dass er Informationen über Oliver hat. Sie sollten den guten Oliver vergessen. Er hat die Stadt vermutlich schon verlassen. Haben Sie mit ihm gesprochen? Das habe ich, ja. Und er macht nicht den Eindruck, als habe ihn jemand eingeschüchtert. Und weshalb will mir dann ein fremder Mann Informationen über Oliver verkaufen? Was wissen Sie über Ihren Freund? Womit verdient er seinen Lebensunterhalt? Er ist Location Scout für diverse Agenturen. Was zum Teufel ist ein Location Scout? Er sucht Orte und Objekte, beispielsweise für Filmaufnahmen oder Werbefotos. Und davon kann man leben? Er hat auf mich nie den Eindruck eines Mannes gemacht, der in Geldnot steckt. Wir sollten nicht länger warten. Vielleicht hat sich der Mann einen Scherz erlaubt. Das glaube ich nicht. Da drüben, da sitzt doch jemand im Wagen, oder? Und das, seit wir hier sind. Vielleicht spart sich da jemand die Hotelkosten und übernachtet im Wagen. Wahrscheinlich ist er irritiert, weil ich nicht alleine gekommen bin. Ich werde mich mit ihm unterhalten. Das sollten Sie nicht tun. Erpresser sind nicht besonders umgängliche Menschen. Wenn er handgreiflich wird, werden Sie ihn zur Strecke bringen. Weshalb sollte ich? Weil Sie für mich arbeiten. Schon vergessen? Sie ging langsam auf den Wagen zu, klopfte an die Windschutzscheibe und hielt plötzlich eine Hand vor den Mund. Dann winkte sie mich zu sich. Sie drehte sich weg, als ich neben ihr stand und in den Wagen schaute. Am Steuer saß ein Mann mit einer klaffenden Wunde im Hinterkopf. Nachdem die Leiche abtransportiert worden war, saß ich zusammen mit meiner Klientin in einem Kastenwagen der Polizei und lauschte den Ausführungen jenes Mannes, der seit Jahrzehnten die Aufklärungsrate an Gewaltverbrechen in ungeahnte Tiefen drückte. Üble Sache, Maloney. Der Mann ist erschlagen worden. In seinem eigenen Wagen? Dann muss der Täter hinter ihm gesessen haben. Das ist anzunehmen, es sei denn, die Leiche wurde nachträglich in den Wagen gesetzt. Und warum wurde der Mann erschlagen? Wenn wir das herausgefunden haben, ist der Fall abgeschlossen. Und das kann Jahre dauern. Wir suchen nach einem Motiv. Der Mann wollte sich hier mit Ihnen treffen, Frau... Kircher. Frau Kircher, sind Sie die Frau, die Ihren Freund als vermisst, verschleppt und misshandelt gemeldet hat? Haben Sie das? Die Polizei unternimmt ja nichts, wenn jemand einer Gehirnwäsche unterzogen wurde. Ihre Anzeige wurde in der aktuellen Ausgabe des Polizeimagazins als exemplarisches Beispiel für unnötige Anzeigen behandelt. Ihr Freund hat Sie verlassen. Sie haben das nicht verkraftet. Und jetzt soll die Polizei Ihre Liebe retten. Dafür sind wir nicht zuständig. Aber für den Toten im Wagen sind Sie zuständig. Genau, Maloney. Sie sagten, dass der Mann Frau Kircher Informationen verkaufen wollte. Vielleicht ist er es ja gar nicht. Das haben wir gleich. Oliver, er ruft mich an. Alles wird wieder gut. Das war die letzte Nummer, die der Tote auf seinem Handy gewählt hat. Mist. Und ich hatte schon gehofft... Der Tote muss etwas über Oliver Wolter wissen, was ihm zum Verhängnis wurde. Sie glauben doch nicht, dass mein Oliver ein Mörder ist? Wir werden das überprüfen. Vorerst aber werden wir die Klingeltöne auf dem Handy analysieren. Sie sagen viel über den Besitzer des Handys aus. Unsere neue Software kann anhand der Klingeltöne ein Profil des Handys erstellen. Und wozu soll das gut sein? Verdächtigen Sie etwa das Handy? Ich meinte natürlich ein Profil des Handybesitzers. Ah. Das ist wichtig, gerade bei unbekannten Toten. Trug der Mann keine Ausweise auf sich? Mehrere, Maloney, und alle auf einen anderen Namen. Oliver ist unschuldig, da bin ich ganz sicher. Ich werde jetzt zu ihm gehen und mit ihm reden. Ich sagte ihr, dass ihre große Liebe längst über alle Berge war... Doch sie bestand darauf, nach ihm zu schauen. Da ich nichts Gescheiteres zu tun hatte, begleitete ich sie. Zu meiner großen Überraschung öffnete jemand die Tür, als meine Klientin klingelte. Doch es war nicht Oliver Wolter. Ich dachte, es sei jemand von der Post mit einem Einschreiben. Was machen Sie in dieser Wohnung? Wo ist Oliver? Welcher Oliver? Hier lebt kein Oliver. Bis gestern schon. Davon weiß ich nichts. Ich war 3 Monate weg und die Wohnung wurde von einer Agentur untervermietet in meiner Abwesenheit. Sie wissen nicht, wer bis gestern in Ihrer Wohnung war? Nein, das regelt alles die Agentur. Aber Oliver hat mir gesagt, dass ihm diese Wohnung gehört, dass er sie gekauft hat. Er hat sie angelogen. Diese Wohnung gehört meinen Eltern. Ich lebe hier während meines Studiums. Aber ich habe hier in dieser Wohnung mit ihm... Auf Details kann ich gerne verzichten. Wenden Sie sich an die Agentur. Als wir das Gebäude verließen, wachte die Stadt langsam auf und ich spürte die Müdigkeit in meinen Knochen. Meine Klientin lud mich zu einem Frühstück ein. Während ich Teller um Teller leerte, saß sie ratlos vor einer großen Tasse Milchkaffee. Ich verstehe das alles nicht. Vielleicht wollte er Ihnen nicht sagen, dass er ein armer Schlucker ist und hat deshalb gelogen. Geld spielte nie eine Rolle. Was ist, wenn die Frau lügt? Ich werde nachher zu der Agentur fahren und Klarheit schaffen. Die Polizei muss endlich etwas unternehmen und nach Oliver suchen. Wenn sie es tut, dann nur, weil er unter Mordverdacht steht. Oliver, ein Mörder, das ist unvorstellbar. Manche Menschen haben 2 Gesichter und einige sogar noch mehr. Was könnte der Tote über Oliver gewusst haben? Auch das werde ich noch herausfinden. Nein, das möchte ich nicht. Was? Ich soll nicht weiter ermitteln. Ich möchte Oliver so in Erinnerung behalten, wie ich ihn geliebt habe. Sie reden von ihm, als er nicht am Leben. Wie sagte er, die Liebe ist tot. Genau das fühle ich jetzt auch. Etwas in mir ist gestorben. Oliver hat mich angelogen die ganze Zeit. Sie sollten sich das nicht zu Herzen nehmen. Es gibt Studien, die besagen, dass Menschen andauernd lügen. Wie tröstlich. Gegen ein entsprechendes Honorar werde ich Sie noch viel intensiver trösten. Männer habe ich bis hier oben satt. Vielleicht lügt ja die Frau. Ich werde mich in der Agentur erkundigen. Aber nicht auf meine Kosten. Ja, und was ist mit dem Frühstück? Ja, gut, aber danach ist der Fall für Sie erledigt. Sie bezahlte und bestellte ein Taxi. Ich nahm die Straßenbahn. Die Agentur war in einem modernen Geschäftshaus untergebracht. Auf wenigen Quadratmetern saßen ein paar junge Menschen vor Computern und redeten in Headsets. Der Agenturleiter führte mich in einen winzigen Nebenraum, der vermutlich der Erholung diente. Wir vermitteln kurzfristige Unterkünfte in ganz Europa. Meist sind es Businesswohnungen, die einige Wochen freistehen, aber auch Wohnungen von Leuten, die eine Weltreise machen. Und mieten kann jeder und jede. Nein. Also man muss sich anmelden und natürlich registrieren lassen. Aha. Ja, ich suche nach einem Kunden. Oliver Wolter. Wir behandeln die Daten vertraulich. Ja, der Mann ist vermutlich in einen Mordfall verwickelt. Oh, sucht die Polizei nach ihm? Ja, noch nicht. Vielleicht gelingt es mir, alle Verdachtsmomente auszuräumen. Unser Business basiert auf Vertrauen. Wenn ein Kunde in ein Verbrechen verwickelt ist, dann wäre das eine Katastrophe. Moment, lassen Sie mich überlegen. Ja. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich gebe Ihnen die Daten über Wolter und danach lösche ich sein Profil. Ja, ich benötige sämtliche Angaben. Gut. Es dauert ein paar Minuten. Während ich aus dem Fenster starrte, bemühte sich ein Drucker darum, alle Daten zu Wolter auszuspucken. Es war nicht viel. Der Agenturleiter überreichte mir eine schmale Mappe und damit machte ich mich auf den Weg ins Polizeipräsidium. Wir haben den Toten erkennungsdienstlich erfasst und mehrere Treffer gelandet. Urkundenfälschung, Betrug, Hochstapelei. Der Mann saß im Gefängnis, hat sich aber in den vergangenen Jahren nichts zu Schulden kommen lassen. Und was haben Sie herausgefunden, Maloney? Oliver Wolter hat seit dem letzten Jahr mehrere Wohnungen gemietet, meistens für ein paar Wochen und nie länger als ein halbes Jahr. Das hilft uns nicht weiter, Maloney. Wer auch immer sich als Oliver Wolter ausgegeben hat, er ist ebenfalls ein Betrüger. Sie glauben, dass die beiden zusammengearbeitet haben? Entweder gibt es 2 Oliver Wolter oder einer der beiden benutzt die Identität des anderen. Das soll mal einer verstehen. Die Fingerabdrücke des Toten sind, wie gesagt, bei Interpol registriert. Der Mann, den Sie und Frau Kircher tot im Wagen fanden, war Oliver Wolter. Und wieso sollte sich der falsche Wolter mit dem Namen eines registrierten Verbrechers schmücken? Wenn wir das herausgefunden haben, Maloney, sind wir der Lösung einen Schritt näher gekommen. Sie sollten sich jetzt um Ihre Klientin kümmern, sonst macht sie weiterhin sinnlose Strafanzeigen, die den Steuerzahler ein Vermögen kosten. Ich fuhr zurück in mein Büro und versuchte, meine Klientin zu erreichen. Genau genommen war sie nicht mehr meine Klientin. Doch so etwas hat mich nie daran gehindert, weiter zu ermitteln. Meine Klientin war zwar nicht mehr meine Klientin, aber sie war jene Person, die am intensivsten Kontakt zu jenem Mann hatte, der sich die Identität des Ermordeten zugelegt hatte. Als ich sie aufsuchte, erlebte ich eine Überraschung. Es geht sie zwar nicht an, Maloney, aber es ist alles wieder in Butter. Oliver hat zu mir zurückgefunden. Ich muss in der Innenstadt etwas erledigen. Wir sehen uns später. Sie bleiben hier und beantworten ein paar Fragen. Was soll das? Sie arbeiten nicht mehr für mich. Ich bin im Namen des Herrn unterwegs. Sie sind Mitglied einer Sekte? Ich dachte eher an jenen Herrn, der tot im Wagen lag und zufällig genauso heißt wie Ihre große Liebe. Der Tote heißt auch Oliver. Ich kann das erklären, aber nicht jetzt. Vera, uns gehört die Zukunft. Wir sollten gemeinsam neu anfangen. Irgendwo im Ausland. Und mit welchem Namen möchten Sie künftig unterwegs sein? Jeder hat das Recht auf eine zweite Chance. Genau. Oliver hat unserer Liebe eine zweite Chance gegeben. Eine tote Liebe taugt nichts für einen Neustart. Was wissen Sie schon von der Liebe? Eine ganze Menge. Die Liebe ist einer der Hauptgründe, weshalb unser Eins ein einigermaßen geregeltes Einkommen hat. Gehen Sie jetzt. Lassen Sie mich und Oliver in Ruhe. Gerne. Leider ist dieser Mann nicht Oliver. Das behaupten Sie. Ich erkläre dir das später. Du hast mich angelogen? Die ganze Zeit? Ich werde gesucht. Eine dumme Sache. Sie verjährt in 2 Jahren. Solange muss ich mit einem Decknamen leben. Du bist ein Verbrecher? Nichts Schlimmes. Nur ein kleiner Betrug. Auch nicht hier im Ausland. Aber seit in Europa alles vernetzt ist, kann auch ein unbescholtener Bürger wie ich gejagt werden. Wenn Sie unbescholten wären, müssten Sie auf keine Verjährung warten. Was hast du getan? Der tote Oliver Wolter war ein Betrüger und Hochstapler. Wir haben früher zusammengearbeitet. Aber das ist lange her. Ich benutzte seinen Namen und er meinen. Und er fand es heraus und wollte diese Information an Frau Kircher verkaufen. Stimmt das? Hast du etwas mit seinem Tod zu tun? Ich schwöre es dir. Ich würde nie einen Menschen töten. An deiner Seite kann ich mir ein Leben als Spießer vorstellen. Ich möchte aber keinen Spießer als Mann. Okay, dann nimm mich, wie ich bin. Und wie heißt du tatsächlich? Michael Rauch. Ich habe mit Oliver jahrelang die Identität getauscht. Einmal war ich Oliver Wolter und einmal er. Das war wie ein Spiel. Und das soll ich dir glauben? Er tauchte plötzlich auf und sagte, dass wir dich gemeinsam auspressen könnten. Ich, weil du mich liebst und er, weil er dir Informationen über mich verkaufen könnte. Das wollte ich nicht. Deshalb simste ich dir, dass es zu Ende ist. Ich wollte weg, abhauen. Aber ich hielt es nicht aus ohne dich. Das ist ja wie im Film. Komm in meine Arme, Liebster. Die beiden umschlangen und küssten sich und waren eins mit dem Universum. Nach so viel Kitsch war mir nach etwas Handfestem zumute. Ich fand es im Polizeipräsidium. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Einige Menschen wechseln ihre Identitäten, wie es ihnen gerade passt. Wir haben den falschen Oliver Wolter zur Fahndung ausgeschrieben. Der Mann ist genug bestraft. Er wird die nächsten 40 Jahre an der Seite von Frau Kircher verbringen. Oliver Wolter der Erste ist ja wieder aufgetaucht. Klingt lebendig und voller Reue. Egal, Maloney. Wir haben einen Mord aufzuklären. Dank modernster Technik wird uns das auch gelingen. Ja. Der Tote hat kurz bevor er Frau Kircher anrief, einen weiteren Anruf getätigt. Ja. Leider ist die Nummer nirgends registriert und es meldet sich niemand, wenn man anruft. Wenn es eine Handynummer ist, dann könnten Sie das Handy orten. Ist bereits geschehen, Maloney. Ein Geschäftshaus. Der Handybesitzer scheint dort zu arbeiten. Wird dann nichts wie hin? Das geht nicht so einfach, Maloney. Solange wir nicht wissen, wer er ist, wissen wir auch nicht, ob er ein Motiv hatte, den Mann zu töten. Vielleicht hatte er sich verwählt. Geben Sie mir die Adresse des Geschäftshauses und ich ermittle auf eigenes Risiko. Einbahnstraße 25. Moment mal, die Adresse kenne ich. Das überrascht mich nicht. Vermutlich einer Ihrer bekloppten Klienten. Wir sollten gemeinsam hinfahren. Ohne Haftbefehl setze ich mich um diese Zeit nicht in einen Dienstwagen. Die Firma an der Einbahnstraße 25 gehört Herrn Kircher, dem Vater meiner ehemaligen Klientin. Auch das nochmal, Loni. Stecken Vater und Tochter unter einer Decke. Das wäre Inzest. Das gehört nicht in meinen Zuständigkeitsbereich. Eine Stunde später standen wir in Hermann Kirchers Büro. Er machte wie immer Überstunden. Seine persönliche Assistentin hatte einen roten Kopf und trug einen sehr kurzen Rock. Und Herr Kircher sah aus, als hätte er gerade frisch geduscht. Das ist praktisch. Manchmal schlafe ich hier im Büro ohne Dusche, wäre das nicht machbar. Und ohne Assistentin nur halb so schön. Sie unterstellen mir ein Verhältnis, hat sie meine Frau geschickt. Wir unterstellen Ihnen noch viel mehr, Herr Kircher. Mord zum Beispiel. Mord? Das ist ja lächerlich. Mit einem guten Anwalt kommt in diesem Land jeder Mörder mit Totschlag durch. Und Sie haben zweifellos einen guten Anwalt. In meinem Geschäft wäre ich ohne guten Anwalt aufgeschmissen. Der Mann, der tot in einem Wagen aufgefunden wurde und dessen Identität nach wie vor nicht mit Sicherheit feststeht. Dieser Mann, ja... Was war mit dem Mann? Jetzt habe ich den Faden verloren. Er hat Sie angerufen und wollte Ihnen Informationen über den Freund Ihrer Tochter verkaufen. Genau, Maloney. Geben Sie zu, dass Sie die Informationen erschlagen und für den Mord bezahlt haben. Umgekehrt. Geben Sie zu, dass Sie für den Mord erschlagen haben. Das ist grammatikalisch falsch, Maloney. Aber es macht Sinn. Er wollte Sie erpressen. Ich hatte nie vor, zu bezahlen. Ich wollte mir diesen Verbrecher bloß anschauen. Als ich ihn auslachte, wurde er grob. Es kam zu einem Handgemenge. Er fiel unglücklich. Ich habe ihn in seinen Wagen gesetzt. Wo er kurz darauf verstarb. Er war ein Verbrecher. Wer ein Verbrecher ist, das entscheiden immer nur wir. Die Polizei und die Gerichte. Ich verhafte Sie auf der Stelle. Notwehr. Wir plädieren auf Notwehr, mein Anwalt und ich. Keine Widerrede, oder ich erschieße Sie auf der Flucht. Oder auf der Stelle. Das macht grammatikalisch auch keinen Sinn. Ein Bekannter von mir ist Literaturkritiker. Soll ich ihn anrufen? Er freut sich immer wie ein kleines Kind, wenn er mal echte Dramatik erleben darf. Sie halten den Mund, Kircher! Ihre Tochter wird übrigens bald heiraten. Einen Kleinkriminellen. Das passt doch jetzt wunderbar ins Familienalbum. Meine Tochter ist mir fremd geworden, genauso wie meine Frau. Ohne meine Firma wäre ich längst depressiv und hätte mich vor einen Zug gestürzt. Für einen richtigen Mann gibt es nur etwas im Leben. Arbeit. Ich habe gelesen, dass man sich im Gefängnis zum Gärtner ausbilden lassen kann. Das interessiert mich. Trotz eines fulminanten und mehrstündigen Plädoyers seines Anwaltes wurde Kircher zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Seine Tochter trennte sich von Michael Rauch, als sie erfuhr, dass dieser unter einem anderen Pseudonym mehrere Kinder gezeugt hatte. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Tote Liebe.